Adios, goodbye. Du weißt, eine Freundschaft zerbricht für uns zwei. Wir lieben sie beide und einer muss gehen. Und den Blick ihrer Augen, ich kann ihn verstehen. Adios, amigo, du kannst nicht dafür. Ich wünsch dir nur eines, werd glücklich mit ihm. Ich geh meine Wege und die Wege sind weit. Adios, amigo, sie war schön die Zeit. Adios für immer, adios, goodbye. Sie hat sich entschieden, ich geh sie dir frei. Ich geh meine Wege und die Wege sind weit. Adios, amigo, sie war schön die Zeit.